Hi, hallo. Schon lange her, dass ich diesen Anerzählt jeden Tag aufgenommen habe. Und falls du zu den 200 Hörerinnen und Hörern gehörst, die immer noch treu jeden Wochentag eine Folge aus dem Archiv über den Podcatcher hören, bist jetzt wahrscheinlich gerade schier vom Stuhl gefallen, denn den Live-Anerzählt hattest du schon lange nicht mehr im Ohr. Ich sitze hier gerade in meinem Wohnzimmer in Toronto, die Sonne scheint mir auf den Bauch. Und habe beschlossen, dass der Anerzählt in seine letzte Phase eintreten wird. Rund 5 Jahre lang, 1000 Episoden lang, habe ich ja jeden Tag eine Folge Klugscheißerwissen aufgenommen. Und als ich dann mit Folge 1000 beschlossen habe, den Anerzählt in seiner Form einzustellen, habe ich ihn automatisiert weiter betrieben. Will heißen, jeden Wochentag gab es eine Folge aus dem Archiv in den Feed gelegt. Man konnte ihn also endlos weiterhören. Die Idee war auch so ein Stück weit eine Art Evergreen-Podcast zu haben, der theoretisch niemals seine Gültigkeit verlieren würde. Jetzt ist die Wahrheit die, inzwischen wurde ich auch ein bisschen von der Zeit eingeholt. Ich grüße ständig irgendwelche Twitter-Nutzerinnen und Nutzer, die zum Teil keine Accounts mehr haben, seit Elon Musk Twitter gekauft und in X umbenannt hat zum Beispiel. Oder ich verweise in den Folgen immer wieder mal auf Tagesereignisse, die inzwischen von der Realität eingeholt wurden. Also manche Folgen sind schlechter gealtert als andere. Und deswegen glaube ich, dass es jetzt so langsam an der Zeit ist, nach knapp 10 Jahren den Anerzählt ins alten Teil zu entlassen, in die Rente sozusagen. Was ich da typischerweise mache mit meinen alten Projekten, ist die so knapp 800 Dateien im Falle des Anerzählers auf archive.org umzuziehen. Archive.org, falls es dir kein Begriff ist, ist so eine Art Online-Bibliothek. Man kann dort alte Webseitenarchive finden. Viele Nutzerinnen und Nutzer haben Dateien gespendet, die man dort findet, Bilder, E-Books und eben auch Podcasts. Und meine alten Podcast-Projekte haben immer noch einen ruhigen Lebensabend auf archive.org. Und so wird es auch dem Anerzählt ergehen. Das heißt, ich werde jetzt in den nächsten Tagen etwas Zeit damit verbringen, die verbleibenden Episoden in ihrer natürlichen Reihenfolge sozusagen mit einem großen Feed zu versehen und dann alles dorthin umzuziehen, sodass, falls du das jetzt hier hörst, die Dateien auch nach wie vor alle abrufbar und downloadbar bleiben. Aber wie gesagt, eben keine neuen Folgen mehr kommen, sondern wer den Anerzähler hören möchte, der wird jetzt hergehen müssen und eben sich die historischen Archivepisoden gewissermaßen runterladen. Ja, und damit grüße ich sozusagen ein letztes Mal in den Äther. Den Anerzählt wird es so also nicht mehr geben, aber vielleicht sind ja die anderen Podcast-Projekte, die ich immer noch betreibe, einen Besuch wert. Zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gibt es da zum Beispiel Schlanada, in dem meine Frau Susanne und ich darüber erzählen, wie es denn ist, hier nach Kanada, speziell Toronto, umgezogen zu sein. Es sind heute im März 2025, ist das immer noch ein aktives Projekt und wir nehmen immer noch alle so rund 2 Monaten Episoden auf. Oder den Fotomenschen-Podcast, der zwar auch ruht, aber deutlich evergreener ist, als es der Anerzählt je war, ist vielleicht auch eine Alternative, in der sich mal reinzuhören lohnt. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr mich vielleicht mal grüßt. Also wie gesagt, um die 200 Leute hören ja regelmäßig noch zu. Vielleicht winkt ihr einfach mal virtuell über den Äther. Man erreicht mich ganz gut über Mastodon zurzeit und man erreicht mich auch natürlich wie immer über E-Mail. Und damit bis bald.